Упражнение 18, страница 112. В. Sport in einem Betrieb. Die meisten jungen Leute. Mit Ungeduld. Die Deutsche Hochschule für Körperkultur. Ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Gemeinsam mit den Eltern. Im Thüringer Wald. Zum ersten Mal. Mit der Fußballmannschaft eines Leipziger Betriebes.